sind zurück aus dem kurzen Urlaub von Lars Pausen, denn das betrifft uns ja immer beide, wenn einer Urlaub macht, mit einer brandneuen, exklusiven, heißen Folge Gag-Reflex-Podcast. Und damit herzlich willkommen von Lars und von Andreas Linksch vor allem. Hallo, mein Freund. Hallo, hi. Freut mich, dich wiederzusehen, freut mich, dass wir wieder am Start sind. Mhm. Und ich hab's schon ein bisschen vermisst. Ja, viele Fragen haben sich gestellt. Die wichtigste war, ob du es wieder schaffst, zurücklebend nach Deutschland. Du bist wieder hier. Du bist wieder bereit, deine Weisheit zu teilen. Denn genau das machen wir hier beim Gag-Reflex-Podcast. Ich bin wieder im Internet vor allem. Das ist so wunderschön, ja, im Internet zu sein. Oh, und an dieser Stelle auch Grüße an alle, die auf der Gamescom uns angesprochen haben und gesagt haben, dass sie den Gag-Reflex mögen. Das hat, das hat mich tatsächlich immer am allermeisten gefreut, wenn jemand gesagt hat, dass den Gag-Reflex feiert. Ein bisschen hat es mich aber auch immer angewidert, muss ich sagen. Ja, also gut, wenn Leute gesagt haben, ich finde das richtig toll, dann war ich so ein bisschen, ach Leute, wirklich, ja, was hört ihr für eine Pubertieren? Ich war auch mal kurz davor, die Polizei zu rufen, ja, tatsächlich auch. Ich fühlte mich selber wie so eine Mutter, die ihren Sohn überrascht, weil er irgendeine scheiß Rap-Musik hört und man denkt so, oh wirklich, ey, das habe ich großgezogen. Das war doch mal Anfang 2017 cool, ne? Aber doch nicht nach dem Sommer, dem großen Fauxpas-Sommer. Okay, willst du mit der ersten Frage gleich anfangen? Ja, die erste Frage, ihr könnt uns eure Fragen schicken an gagreflexpodcast@gmail.com. Wenn ihr helfen unseren, da, wo wir nicht können. Wenn ihr unseren Rat wollt. Wenn ihr echte Probleme habt, geht zum Arzt. Linksch-Pausen-Syndrom, Baron Linksch-Pausen, so. Ja. Also, erste Frage. Hallo Lars, lieber Andres. Ich trage seit einigen Wochen eine etwas heikle Thematik mit mir rum. Ich versuche mich kurz zu fassen. Im Kollegenkreis kamen wir zufällig auf das Thema Sex während der Regel. Zu meiner Verwunderung waren alle völlig einverstanden damit. In meiner Realität ist das dagegen schon immer, ungeschriebene Regel gewesen, dass der Liebesakt während dieser Phase einfach ruht. Ich muss auch sagen, mich widert es einfach aufs Tiefste an und steht auf einer Stufe mit Kotspiechen oder so. Auch als ich im Freundeskreis rumfragte, war die Meinung, dass es nicht so wild sei, es zu tun. Ich bin 27 Jahre alt und musste erleben, dass ein gesamter Bereich meiner Lebenswirklichkeit auf den Kopf gestellt wurde. Kenne ich nur widerliche Menschen oder ist das gesellschaftlich wirklich normal? PS, ich bin wahrlich kein verklemmter Typ und Lars Pausen wird schon sehr, sehr rot im Gesicht und ich bitte dich um eine kurze erste Einschätzung. Ich wollte nur sagen, ich stelle mir gerade den Zuhörer vor, der irgendwie den Podcast empfohlen bekommen hat, aber schon so vieles darüber gehört hat. Ah, die sind doch voll eklig, die machen doch nur so Ekelzeugs. Und dann die erste Frage ist gleich mal Periodensex. Sex mit viel Blut untenrum. Ja, also, ein weiser Mann hat mal gesagt, Handtuch drunter und los geht's. Oh, Jesus. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Im Zweifel war es Flo Harten. Also, ich sag mal so, den meisten Sex, den ich habe, der ist sehr blutig, aber das hat nie was mit der Periode zu tun, ne? Also von daher. Eher mit dem Alter, ne? Genau, und es platzen Kapillaren. Es platzen Kapillaren im After und so die ganze Nummer. Mensch, also wo sind wir denn jetzt angelangt, ey? Ach, wir sind wieder zurück in den Gag-Reflex-Podcast. Ja, hallo Julia Krüger, wie geht's? Man muss auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen werden hier bei Gag-Reflex, also ins kalte Periodenwasser, sonst wird das hier nichts. Ins kalte Fruchtwasser. Grundsätzlich bin ich da voll deiner Meinung, ich finde, das geht nicht und vor allem, es ist nun auch nicht das Allerschlimmste, sagen wir mal, ein paar Tage Pause zu machen. Deswegen würde ich sagen, tendenziell nein, aber auf der gleichen Seite muss man ja auch mal sagen, es ist jetzt nicht mit Kotspielchen zu vergleichen, weil es ja nun nicht so ist, dass die während einer Periode die Frau durchgehend einen Wasserfall blutet, als gäbe es keinen Morgen. Ne? Ganz ehrlich, ja, Lars, ja, ich könnte es nicht mal erklären, was da passiert bei Frauen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel die bluten. Ich habe neulich gelesen, es gibt irgendwelche Periodentassen oder so, die man sich nachts drunter stellt und dann läuft da das Blut rein und so eine Kacke. Habe ich neulich gesehen auf irgendeiner... Wenn man im Stehen schläft, dann ist ein kleiner Prozentsatz an Leuten, die im Stehen schlafen. Es hat mir neulich erklärt, es heißt auch direkt Periodentasse. Stellst du halt so drunter nachts. Ich habe doch keine Ahnung, Mann, wo das dann reinläuft oder... Ob das die gleiche Tasse wie zum Frühstück der Kaffee sein muss oder ist es der Kaffee? Keine Ahnung. Aber ich habe doch keine Ahnung, wie das funktioniert. Was bringt das eigentlich? Ist das die Zeit, in der man nicht schwanger werden kann? Oder doch gerade? Und warum sind Frauen nur in der Woche geil? Ich verstehe es nicht. Einmal im Monat entsteht ein Kind in der Frau und dann wird es irgendwie von den inneren Dingern abgestochen und dann verblutet es halt. Und so läuft es, glaube ich, ab, habe ich mal gehört. Also... Das ist alles, ich muss auch sagen, Ich finde, es ist überhaupt kein Problem, diese Woche auszusetzen. Denn man darf auch nicht vergessen, das ist halt die Woche, in der man dann mit seiner Geliebten schläft. Ne? Also da musst du halt gucken, dass sich das nicht angleicht. So, ne? Sonst finde ich, ist das überhaupt kein Problem. Nee, habe ich aber auch noch nie gemacht, weil bei mir ja immer das Problem ist, es ist dann immer ohne Kondom und dann doppelt so eklig. Ne? Naja, es wird ja wohl schon mal passiert, bei dir passiert sein. Dass man das jetzt, also dass es nicht hundertprozentig jetzt von dem Timing her geklappt hat oder so, oder dass man dachte, es wäre noch nicht oder es kommt noch, das passiert ja schon ab und zu. Das ist dann jetzt nicht das Schönste der Welt, aber es ist jetzt auch kein Untergang. Und deswegen meine ich, es ist ja nicht immer so, dass man da reinsticht und als würde man einen Korken dann rausziehen, dass dann da der Sekt, der rote Sekt rausfließt. Oh Gott. So ist es ja nur nicht. Rotwein, also, der fließt in Strömen. Es ist eher so zu vergleichen, wie wenn du so eine Dose Tomaten aufmachst und den Deckel so schnell aufreißt und dann da so schon die ersten Spritzer rauskommen und das auf deinem Hemd ist. So ist es? So würde ich das vielleicht am ehesten vergleichen. Ach Gott, ey, aber bei manchen kommt direkt auch so eine Tube, so richtig dickflüssiges Tomatenmark raus. Je älter die werden dann die Frauen. Nee. Bis wann kann man das kriegen? Irgendwann sagt der Körper, jetzt ist genug geblutet, ne? Ja, irgendwann so. Unterschiedlich, so wie die Pubertät unterschiedlich anfängt, lieber Andreas. Das fängt auch unterschiedlich an. Ich dachte, das ist, wenn Vater ja entscheidet, dass es soweit ist, dann nachts mal ein bisschen länger guckt. Nein, dann fängt es halt an. Ich verspreche dir, die kommen bald bei dir, Andreas. Ah, oh, Jesus. Also ich habe wirklich keine Ahnung, wie das funktioniert. Auch gar nicht die Frage. Er hat nicht uns eine biologische Frage. Er wollte gestellt. Doch wissen, wie wir so damit umgehen, ne? Wenn wir es mit seiner Freundin tun während der Regel. Es gibt natürlich ja auch andere Möglichkeiten, sich zu vergnügen. Wie gesagt, andere Frauen oder halt oral. Ja, aber jetzt nicht bei ihr unbedingt empfehlenswert. Also ich hatte es nur einmal, glaube ich, in einem Hostel. Natürlich in einem Hostel. 90% deiner Sexerfahrung hast du in einem Hostel erlebt. Wahrscheinlich auch immer so im 8-Bedroom-Dorm. Ganz ehrlich, Udo Lindenberg hat auch 90% seines Sex im Hotel. Ja, also so schlimm ist das ja nun nicht. Und dann habe ich hab's nur gemerkt, weil ich mich dann an der Wand abgeschützt habe. Da war die ganze Wand blutig dann morgens. Ach du Scheiße. Im Hostel, ey, immer so blutige Handabdrücke. Sah aus wie irgendwie bei OJ zu Hause oder so. Keine Ahnung, 90er-Killer jetzt. Aber du hast doch immer irgendwelche 90er-Killer-Referenzen. Sah aus wie bei Marc Dutroux irgendwie. What? Genau. Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Nee, aber bist du sicher, dass sie noch lebt? Also, Frauen können auch anderweitig bluten. Ja, die war so besoffen. Ich habe keine Ahnung, wie die nochmal aufgewacht ist. Ja, im Zweifel lass sie bluten, ne? Lass sie bluten. Ist das Pen-and-Paper-Name von Eddie? Ja, war eine kleine Referenz tatsächlich. Ja, also von daher, ich bin da völlig auf deiner Seite. Ich habe da also auch null Reiz dran irgendwie. Es ist nur, was ich eben meinte, dass halt Frauen immer dann sagen, dass sie in der Zeit besonders horny sind, so, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, also viele Frauen fühlen sich auch eher, also fühlen sich unhygienisch und fühlen sich irgendwie so, lass mich in Ruhe, so kenne ich das eher. Aber es können natürlich auch Frauen sein, die da total draufstehen. Aber ich weiß noch, wenn man dann irgendwie mal so auf ganz dubiosen Pornoseiten steht und allein schon dann irgendwie so ein Thumbnail sieht mit Blut, dann denke ich schon, ach du Scheiße, ey, bin ich hier bei ISIS oder was? Ich finde das ja auch extrem abstoßend, so dieses eine Frau entjungfern oder so. Ja, also überhaupt bitte, kein Reiz. Leute, bitte, Leute. Dann murmelt man da unten rum und dann weiß er selbst nicht so richtig, wie fest soll ich es denn noch versuchen und irgendwie, nee, bitte, dann haben wir eine Nagelschere, dass ich das Ding aufreißen kann oder wie, ist das, ach nee, da habe ich keinen Bock drauf. Bitte schon alles vorgefertigt, wenn ich komme. Bitte sicherstellen, dass man am Abend vorher sich ein bisschen gedehnt hat, dass ich dann nicht ewig rumrödeln muss, weil dann wird es auch für mich unangenehm. Es ist tatsächlich gerade ein Service-Tweet deinerseits, der durchaus auch Sinn ergibt bei den Sexualpartnern. Ja, bitte ein bisschen spreizen, ein bisschen mir auch entgegenkommen. Und einfach mal irgendwie ein bisschen, vorher ein bisschen Sport auf dem Barren machen oder so, oder Pferd reiten, dann soll das ja auch ganz gern mal reißen, oder Fahrrad fahren, also das ist ja... Allein, dass du das Wort Barren benutzt, hat sich ja schon gelohnt. Das habe ich, glaube ich, noch nie von dir gehört. Ja, siehst du mal. Gut. Nächste Frage, Herr Pausen, so, kommt deine liebliche Stimme. Stimmt. Ich habe jetzt keinen Überblick, weil du die ausgedrückt hast. Ich mache einfach mal zwei, weil zwei war zwei. Ich bin 16. Oh ja. Werde dieses Jahr noch 17. Oh. Habe keine Freundin, was ja an sich nicht schlimm ist. Allerdings hatte ich auch noch nicht meinen ersten Kuss oder das erste Mal. Ich bin eigentlich noch nicht unattraktiv und spiele Gitarre und singe. Man sagte mir, da stehen die Frauen drauf. Im Moment bin ich unsicher, ob ich mich auf Freundschaft Plus einlassen soll oder lieber auf die richtige warten soll. Boah, naja gut, also mit 16 ist wahrscheinlich ein Typ, oder? Ja, wird nicht ganz klar, ne? Mit 16 noch nicht geküsst. Ja, ist jetzt, also frühreif ist er nicht, aber ist jetzt auch noch nicht so ein Megaspätzünder, oder? Mit 16 ist noch so umraben, finde ich. Finde ich auch, und ich glaube, du machst dir über die falschen Sachen Gedanken, also ob du jetzt auf Freundschaft Plus eingehen sollst oder eine lange Beziehung, guck erstmal, dass du den Schwengel irgendwo reinstecken kannst. Ey, bitte, ja. Dann kannst du danach immer noch überlegen, und was abgeht. Nee, versuch erstmal eine Frau zu küssen. Na, bevor du über Sex nachdenkst. Nö, erst mit dem Schwengel rein, dann knutschen, ja. ja, also im Prinzip kann das ja auch, das kann ja wirklich eigentlich auch zeitgleich stattfinden, das erste Mal gleich. Das wäre dann wieder awesome, muss ich sagen. Also es sei denn, es ist jetzt mit einer käuflichen Frau. Also es gibt ja viele Väter, die dann ihren Sohn irgendwann in den Puff schicken, damit sie gerade in anderen Kulturkreisen, sag ich jetzt mal. In Sachsen-Anhalt, oder was? Ich hätte fast gesagt, bei mir war es fast so. Also vielleicht habe ich einmal davor geküsst, aber eigentlich war es relativ früher Kuss, war auch gleich direkt, ja. Also echt? Wirklich so, ja. Krass. Also ich konnte nicht küssen und nicht vögeln, dann dachte ich, ja, dann machen wir doch beides gleichzeitig. Ach du Scheiße. Das lenkt voneinander ab, ja. Lass mich raten, es war im Hostel. Nee, es war nicht im Hostel, damals kannte ich noch keine Hostels. Das war aber eine Hostessel, mit der ich das gemacht habe. Wann war dein erstes Mal? Das hatten wir bestimmt schon. Boah, 23 oder so. Okay. Nee, Quatsch. 19? Okay. Also 18? 18 oder so. Okay, nee, ja, was ich eigentlich nicht sagen wollte, der erste Kuss, so Zungenkuss, den hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, in Frankreich mit einer Französin meinen ersten French Kiss. Geile Story. Und ich meine, das war auch mit 15, eher, also 14, 15 oder so. Oder war das noch früher? Wann war ich denn in Frankreich? Mit 13? Ich muss es immer in Schulklassen umrechnen. Also 13 wäre 7. Klasse gewesen. Ja, war in der 7. Klasse, ja. Mhm, klar. Also 13 oder was? Ja. Na gut, dann hatte ich mit 13 meinen ersten 13. French Kiss. Aber ich glaube, es hat dann auch nochmal irgendwie, vielleicht ein Jahr gedauert, bis man dann so nochmal einen Zungenkuss hat. Ich weiß gar nicht, wann ich meinen zweiten Zungenkuss hatte. Wann hattest du den? Das weiß ich ja nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, den ersten Kurs hatte ich auch, da war ich bestimmt auch 16. Was ist das denn? Warte mal, 10. Klasse? Ja, kann hinkommen. Ich war natürlich ein Spätzünder. Naja, gut. Auf jeden Fall macht ihr mal keine Gedanken über irgendwelche Freundschafts-Plus-Themen. Tinder gibt es erst ab 18, ne? Scheiße, jetzt kann echt? Ich nicht mal meinen Tinder ist altersbegrenzt, ja? Ach ja, nach unten auch, ja, stimmt. Oh, ich versuche das Rad ja immer weiter nach links zu drehen und stimmt, ich kann das ja gar nicht. Ich habe ganz viele Blasen am Daumen. Oh, aber ich denke, es muss doch jünger geben als 18. Naja, es gibt ja tatsächlich, habe ich schon gesehen, ein paar Frauen, die reinschreiben, ich bin eigentlich erst 17, aber Tinder will, dass ich 18 bin sozusagen. Aber, ja gut, okay. Aber man kann ja auch, also man kann es ja schon ein bisschen forcieren, ja? Also ich weiß nicht, ob deine Mutter dich noch ins Bett bringen, aber dann einfach mal die Stirn, den Kopf nach oben halten, wenn sie sich auf die Stirn küssen will oder so. Man kann ja schon mal ein bisschen auch, sag ich mal, im Haus versuchen, was so geht. Ne? Muss ja nicht immer die Erfahrung sich vor der Tür holen. Aber vor allem mach dir keine Gedanken, du bist jetzt keine 25 und hast noch keine Frau geküsst und wenn du sagst, du siehst gut aus und ich meine, der Typ spielt Gitarre. Ich glaube, das ist aber eher so ein 90er-Ding, oder? Also uns wurde früher gesagt, Gitarre spielen ist total sweet. Ich glaube, heutzutage vielleicht gar nicht mehr so unbedingt. DJ, wenn du irgendwie DJen kannst oder so, dann vielleicht, aber Gitarre? Ich baue ein Cloud-Rap-Beat, so, das ist irgendwie das neue Gitarre-Spielen. Ja. Was er noch schreibt, lieber auf die richtige warten, würde ich auf keinen Fall machen. Also, auf die richtige warten ist verschwendete Zeit. Es gibt doch keine richtige mit 16. Nee. So, dann danke für diese Frage. Dann... Leute, die seit 16 mit ihrer Freundin zusammen sind, kann ich nicht ernst nehmen, sorry. Ah ja, das finde ich ist eine... Kleiner Spaß, aber auch ernst. Tag 2, mein Freund und ich haben uns in den letzten Tagen alle Folgen eures Podcasts angehört, wobei mir aufgefallen ist, dass Andreas schon relativ viele Sprüche gegen Schwule kloppt, beziehungsweise viele Männer als schwul bezeichnet. Es ist ja allgemein bekannt, dass viele Kerle, die zur Homophobie neigen, selber schwul sind oder ein bisschen bi, na, oder untervögelt. Also Andreas, was ist da los? Schlummern in dir noch unentdeckte Neigungen? Ein bisschen bi schadet ja bekanntlich nie. Danke übrigens für meinen Podcast. Ein bisschen bi schadet nie. Was ich darauf sagen würde, ich glaube... Ja. Also meist ist es ja so, wenn der Satz beginnt, es ist ja allgemein bekannt, stimmt das selten. Ja. Und auch in diesem Beispiel möchte ich widersprechen. Und zwar ist es, glaube ich, eine ganz obskure Sache, würde ich fast sagen, warum man das so denkt, warum man denkt, dass das richtig sei. Und zwar war es lange Zeit irgendwie ein total gefragter Konter, wenn jemand was gegen Schwule sagt, zu sagen, ja, du bist ja wohl selbst schwul, der ist wahrscheinlich selbst schwul und so. Was deshalb so verrückt ist, weil man will ja im Prinzip Homophobie beseitigen bzw. ankreiden und kritisieren, benutzt aber im selben Moment, du bist ja schwul, also im selben Moment will man in dem Moment den anderen ja auch wieder diskreditieren, also benutzt Homosexualität wieder als Schimpfwort. Oh, das ist ein sehr cleverer Gedanke. Oder? Lars. Das heißt, es ist beides homophob und beides ist halb Schwachsinn. Und ich glaube, so ist es irgendwie entstanden. Stimmt, deswegen mein Freund und ich, da gehe ich davon aus, dass ihr beide männlich seid und schwul seid. Nein, wahrscheinlich ist es eine Frau und ein Mann. Gut, kann doch sein. Keine Ahnung. Hätte ich jetzt kein Problem mit das, Andreas. Weiß nicht, für mich überhaupt kein Problem, wenn ihr homosexuell seid. Ist es für mich natürlich ein Grund zum Kontaktabbruch, aber für die Gesellschaft an sich sollte das überhaupt kein Problem darstellen. Und da ordne ich mich auch gerne der allgemein gültigen Mehrheit unter. Ja? Also ich bin da so bei solchen Themen. Warte ich einfach auf eine Ansage vom Papst, wie ich das zu finden habe. So bei sowas wie Abtreibung, Homophobie, warte ich bis es heißt Obi et Orbi, alles klar, vögelt, halt das Hinterchen hin, dann sage ich alles klar, mein Papst hat es gesagt. Ja, und das Hinterchen hin. Dann gehe ich einfach mit der Zeit dann auch. Ja. Also da habe ich gar keine feste Meinung. Ich glaube, der Trend geht ja eh zur Homophilie. Hin. Ja, es ist ja auch so ein gewisses Schick, irgendwie zu sagen, guck mal, die Ausstößigen da hinten, ich finde die gut. So, ne? So ist das ja bei vielen Randgruppen. Ist auch Mitleid oft, glaube ich. Es ist viel Mitleid, ne? Es ist viel, ach Gottchen. Arme, du, der mag nur Schwänze. Ja, guck doch mal, seine Handtäschchen, ja, und so. Nein, also ich finde es, aber nochmal dieser Satz, ein bisschen bi schadet nie, also das könnte ich mir halt nach wie vor null vorstellen. Also dieses, Da sagt Olli Schulz, hat es schon häufiger gesagt, kann ich nur unterschreiben, wenn ich schwul wäre oder bi wäre, dann wäre das doch ideal, dann hast du ja viel mehr zu vögeln, dann würde ich das jederzeit ausleben, dann könnte man quasi viel mehr Sex haben, aber bin ich leider nicht, kann man sagen. Ich wäre sehr, sehr gerne bisexuell. Was? Du wärst gerne bisexuell? Naja, dann kannst du doch viel mehr vögeln. Aber viel mehr Vögeln als wir geht das schon gar nicht mehr. Also wir haben noch zweimal im Monat Sex. Hä, was soll denn da noch mehr gehen mit einem Typen? Ja. Hättest du wirklich jetzt im Ernst? Willst mein Gott, gerne? Das ist natürlich hier auch eine Quatschaussage. Ist ja ein Quatsch-Comedy-Podcast, wir machen hab ich gedacht. Jetzt den Comedy-Podcast, aber wir können es gerne oder was? Naja, keine Ahnung. Also wenn ich, was heißt, also wenn ich bi wäre, dann würde ich es ja anders bewerten, als ich es jetzt bewerte. Jetzt im Moment wäre ich es natürlich nicht gerne. Also ich würde nicht gerne mit einem Mann schlafen, falls du das jetzt gerade denkst. aber du würdest ich hätte gerne das Gefühl für Männer sozusagen. Aber du hättest es gerne, dass du wollen würdest. Hätte gerne kann wollen man würden, kurz sagen, ne? Sagen. Kannst ja viel mehr Spaß haben im Leben. Krass, natürlich weiß ich nicht, ob man dann nicht vielleicht auch mehr Probleme hat im Leben, ne? Also rein gesundheitlich zum Beispiel auch. Ja, es gibt ja nach wie vor klassisch schwul besetzte Krankheiten auch. Ne? Ja, das stimmt. Tatsächlich, ja. Es ist kein Joke, ne? Traurigerweise ist AIDS hauptsächlich in der homosexuellen Szene vorhanden. Ja. Gut, wollen wir weiter? Ja, gerne. Geiler Podcast. Danke, Mann. Danke. Geil. Meine Situation ist folgende. Ich hatte eine längere Beziehung und bin nun bereit für etwas Neues. Es kommt für mich allerdings nicht in Frage, fremde Frauen in der Öffentlichkeit anzusprechen, einfach so kennenzulernen. Hab's versucht, kam einfach immer falsch rüber oder sonst schlecht an. Anders sieht es allerdings nach meiner Einschätzung bei sogenannten Freundesfreunden aus, mit denen man sich mal auf Geburtstagsfeiern, WG-Partys oder ähnlichem unterhält. Ich führe das darauf zurück, dass ich in solchen Situationen gegenüber meinen Freunden einfach ganz ich selbst sein kann. Ich weiß, klingt abgedroschen und daher auch lustig und entspannt rüberkomme. Hier traue ich mich aber dann nie, den nächsten Schritt zu wagen, weil die Angst vorm Scheitern vor meinen Freunden und die damit verbundene Weirdness zu groß ist. Meine Frage an euch lautet daher, habt ihr Tipps, wie ich in solchen Situationen einfach und ohne großes Risiko einzugehen herausfinden kann, ob mein Gegenüber mich auch interessant attraktiv finde? PS, creepy, wie man den Text selbst schon die ganze Zeit mit euren Stimmen im Kopf hört. Ja, ich finde, das ist tatsächlich ein altbekanntes Dilemma. Dass man, sobald du auf einer WG-Party irgendwie flirtest, wo ganz viele Leute da sind, machst du es halt vor deinen Freunden, was entweder dazu führen kann, wenn du erbärmlich scheiterst mit dem Flirt, dass es mehr oder weniger zumindest einige mitbekommen und man so dieses Gefühl, ah, du hast ja versucht, die Clara da kennenzulernen. Ja, oder es klappt halt und man ist danach halt das Gespräch für die Wochen, also man kann es nicht so anonym irgendwie jemanden kennenlernen. Man kann anonym jemanden kennenlernen, zum Beispiel auf der Straße. Da hast du aber diese enorme Hürde, jemanden Fremdes in einem Bereich anzusprechen, wo er nicht damit rechnet, angesprochen zu werden. Finde ich, also habe ich, glaube ich, in meinem Leben, wüsste ich jetzt aus dem Kopf, noch nie gemacht. Hast du es schon mal gemacht, wirklich jemanden? Nein. Das finde ich. Also ja, gut, doch. Also mit nicht alleine tatsächlich, aber mit Kumpels zusammen, lass mal, wie Aaron Troschke sagen würde, Bitches abchecken. Das haben wir durchaus schon gemacht. Aber ist wirklich? Ja, klar. Aber ist wirklich nicht mein Ding. Ich traue mich das auch wirklich nicht. Also da habe ich so einen Bammel vor, ey. Also auf Partys, ne? Nicht irgendwie in Ach Einkaufs. Ach so, Einkaufs. Aber so auf der Straße, ey, das würde ich nie können. Ich kenne das von manchen Frauen, die dann irgendwie so sagen, ja, mich hat heute einer angesprochen so und wollte meine Nummer haben, wollte mal einen Kaffee trinken gehen und dann so, nee, ich fand den aber voll creepy. Ich finde so, Alter, was für Eier, der Typ, ey. Das ist einfach so zu machen, finde ich mega krass. Bitte? Ist aber nicht unbedingt ein gutes Zeichen, das ist ja vielleicht irgendwie auch voll der weirde Typ. Wahrscheinlich war es ein Creep und der gehört weg von der Straße, aber da soll nicht meinen scheiß Vibe anmachen. Aber ich finde es trotzdem mutig, das würde ich, also... Keine Ahnung, nie, ey. Das, die Hürde so groß, auch im Supermarkt, so ist eigentlich ja auch eine Situation, wo du quasi ja so eine Nebenbeschäftigung hast, irgendwie nach Produkten kaufen, man könnte es so halbwegs uncreepy machen. Das beobachte ich oft bei alten Männern. So alte Opas, die reden auch mit der Kassiererin, flirten mit der, nutzen jede Chance auf ein Gespräch, um einzusteigen, weiß ich nicht, irgendeiner findet irgendwie ihre EC-Karte nicht so vor, dann sind sie sofort mit dem Kessenspruch da und so, ich verlege meine auch immer dauernd und kommen rein in das Gespräch und denkt so, man, Grandfather, Alter, schade, dass du damit die scheiß Partei gewählt hast, aber die hat es echt eigentlich ganz gute Nummern drauf. Ja, die haben ja nichts mehr zu verlieren, die wissen, dass sie zu Hause eine Stute haben, die einmal die Woche Milch gibt sozusagen. Und deswegen brauchen die sich da keine Gedanken mehr zu machen. Deswegen kann man teilweise auch besser flirten, wenn man in einer Beziehung ist, als wenn man Single ist, weil du weißt, es geht um die Wurst, wenn du Single bist. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass WG-Partys meiner Meinung nach der idealste Ort für Flirten sind. Und ich würde fast sagen, WG-Partys sind das Tinder des Real-Lives, würde ich fast jetzt mal so niederschreiben auch. Denn WG-Partys, ich widerspreche dir da, dass du das auch so siehst, von wegen die Freunde gucken. Ich finde, auf WG-Partys ist alles schon von vornherein so locker. Man unterhält sich, weil man ja irgendwie gerade zusammen in der Küche steht. Genau, und deswegen jeder von einem verlangt, dass man sich jetzt unterhält. Also es ist nicht dieses typische Ansprechen, dieses typische, oh, jetzt wird geflirtet Ding. Du unterhältst dich dann ganz gut, findest dann in der Zeit auch schon raus, ob sie zum Beispiel einen Freund hat, wenn sie Single ist. Okay, alles klar, erster Schritt ist gesaved. Und dann unterhält sich weiter. Ihr versteht euch gut. Sie hört nicht auf, mit dir zu reden. Du hörst nicht auf, mit ihr zu reden. Das heißt, es wird nicht dazu kommen, dass sie dich abblitzen lässt vor allen anderen. Es ist dann, das ist safe, die Sache ist safe. Ihr könnt euch dann vielleicht verabreden für den nächsten Tag oder so, dass ihr zu zweit seid. Oder ihr sagt mal, lass uns zusammen irgendwie ins Badezimmer gehen, Pickel ausdrücken, keine Ahnung. Macht man auch heutzutage so. Oder man sagt, geh mal kurz vor die Tür, eine rauchen oder ein bisschen frische Luft. Oh, jetzt musst du doch wieder anfangen zu rauchen, naja, ich rauch doch nicht. Nee, musst du nicht, ein bisschen frische Luft schnappen kannst du auch. Und deswegen sind WG-Partys wirklich eigentlich ein sicheres Ding, auch gerade für so Leute wie uns beide, die eben nicht sich trauen, Frauen auf der Straße oder auf Partys großartig anzusprechen und die vielleicht jetzt auch nicht die absoluten super Hypermodels sind, die aber eher dann so durch Charisma quasi und durch in Gesprächen dann punkten können. Ne? Ich kann deswegen nur durch labern. Partys perfekt. Ja, wirklich. Im Club auch nicht. Also das ist auch nichts für mich. Ich muss durch labern ans Ziel kommen und Bars oder so ist okay, aber Clubs auch nicht. Also ganz ehrlich, die einzige Person, die mich da länger auscheckt, ist der Türsteher am Anfang. Sonst ist da auch keiner, der mich dreimal anguckt. Also kann ich mir die Augen rausflirten, was ich will. Ne? Machen wir uns da mal nichts vor. Und am Ende gehe ich halt mit dem Türsteher nach Hause. Naja, gut, aber da ist es halt so, ne? Aber ja, WG-Partys hängt immer auch ein bisschen von der Zusammensetzung ab. Also sobald du so eine kleine Anonymität hast, finde ich es okay. Wenn du jetzt selbst eine hostest, dann ist es natürlich für den Arsch. Ich hoste heute eine WG-Party. Ich hoste eine Party. Ey, wer hostet eigentlich als nächstes die WG-Party? Das stimmt schon. Es ist eigentlich der ideale Brutplatz. Weil was glaubst du, warum im Studium so viel gevögelt wird? WG-Partys. WG-Partys, ja, und auch so das erste Mal, aber ja. Übrigens bei mir 0,0 der Fall, aber gut. Nee? Nee, ich hatte ja eine Beziehung. Ja? Ja, und auch in der Wie lange war die? Nur mal gib mir so eine Zahl. Nicht in jedem Podcast. Ja, also das stimmt, Studienzeit ist natürlich wirklich der ideale Brutkasten für sowas. Und WG-Partys sind auch sehr so stationsgebunden. Also im Club hast du halt, dann siehst du eine und dann... Ja, dann trinkst du dir ein bisschen Mut an und überlegst, wie du es machst. Und nach 2 Stunden sind die halt schon weg wieder aus der Situation. Dann ist die Situation vorbei, obwohl man gerade wollte. So, ne? Ja. Dann siehst du die nie wieder. Und dann kannst du vielleicht, wenn sie vorbeilaufen, irgend nochmal einmal in den Haaren schnuppern. Und, ne? Oder vielleicht so ein kleines Haar auch abzupfen. Oh, oder so einmal so die Luft lecken, in der sie gerade stand. Das ist oder geil. So. Da hast du natürlich auf WG-Partys hast du halt so feste Stationen, die du abklappern kannst. Ne? Ja. Da stehen 2 in der Küche, da gehst du da mal hin. Da sagen wir, es stehen immer 20 in der Küche. Es stehen 20 in der Küche, ja, bei meinen Partys war es halt nie so voll, ne? Da kamen halt 2 Leute und dann habe ich abends meine Schwester angerufen, ob sie auch noch rumkommen will, ne? Dass man wenigstens zu viert Mensch ärgere dich nicht spielen konnte. Und am nächsten Tag wurdest du von deinem Mitbewohner aus dem Haus geschmissen. Genau. Naja, das war mein 25. Geburtstag. Ja, Mann. Ja. Ja, es war eine Anspielung, aber eher jetzt auf deinen letzten Geburtstag, ne? Das hast du schon verstanden. Ja, aber ja. Okay. Und dann wollte ich eigentlich auf meinen 20. gehen, dann dachte ich, stimmt, jetzt hat die aktuelle Referenz gemacht, dann dachte ich, die treffe ich mich in der Mitte. Das wird mir zu technisch gerade. Auf jeden Fall habt ihr Tipps, wie man in solchen Situationen einfach blablabla, ohne Risiko einzugehen, herausfinden kann, ob mein Gegenüber auf mich steht und so weiter. Das ist ja eigentlich unabhängig von WG-Partys. Ich finde, ey, man merkt sowas doch. Du merkst doch zumindest, ob Interesse besteht, indem sie länger als eine halbe Stunde, wenn ihr euch zu zweit alleine eine halbe Stunde haltet und sie dir nicht nur irgendwie aufs Bein schaut oder immer wegschaut, sondern dir ins Gesicht schaut. Und du siehst die Augen, wenn die Augen euch sich treffen gegenseitig und du sie vielleicht auch mal berührst und du merkst, sie geht nicht nach hinten, sondern sie geht vielleicht sogar noch einen Schritt näher, dann kannst du es versuchen, sie zu bitten, mit ihr zusammen nach draußen zu gehen und vielleicht eine Zigarette zu rauchen. Und wenn sie aufsteht und sagt, ich hole mir mal kurz ein neues Getränk und nie wieder kommt und sich köstlich unterhält mit diesem muskelbepackten Typen in der Küche, gute Chance, dass es vielleicht auf einen Dreier hinausläuft. Ja. Aber mehr wahrscheinlich nicht. So, next one. War ich schon wieder, ja, ne? Und man kann auch auf WG-Partys auf der Toilette onanieren, ne, will ich auch mal sagen. Oh Gott, hast du das schon mal gemacht? Nein, um Gottes Willen. Auf der WG-Party. Oh, ich hatte Sex auf der WG-Party, ey. Wie ist das schön gekommen, Alter. Oh, jeez. Oh, Gott. Oh, oh gosh, man, no. Who is hosting the next party? Oh, my fucking God. So. Oh, jetzt habe ich aber eine... Oh, Gott. Dann machen wir doch gleich weiter. Es geht um Lars' Lieblingsthema. Wichsen. Eieiei. Und zwar stelle ich rückblickend fest, dass ich das mit optimaler Ausbeute immer dann am besten konnte, wenn die Wichsvorlagen Bekannte waren, die aber dennoch unerreichbar für mich waren. In der Schule zum Beispiel eine Mitschülerin, die diva-mäßig drauf war, dann irgendwann meine beste Freundin im Abi, die allerdings weiter weg wohnt und kürzlich eine Kommilitonin plus wen von der Arbeit. Das beweist 2 Sachen. Man kann sich auch nach oben wichsen und mit mir stimmt was nicht, oder? Wer waren eure Vorlagen? Stars oder Bekannte? Und wie oft habt ihr euch in eurer Jugend den Kasper geflapscht? Moment, also das geht um Wichsvorlagen, er hat da nichts mit denen gehabt, oder? Nee, es geht nur darum, dass sich dazu einen runterzuholen. Und wieso kann man sich nach oben wichsen? Er meinte nach oben wichsen im Sinne von erstmal Frauen, die unerreichbar waren, Mitschülerin, Diva, mäßige Mitschülerin, dann eine Freundin im Abi, jetzt eine Kommilitonin, eine Arbeitskollegin, also man erwächst so mit quasi im wahrsten Sinne. Ja, ich habe da quasi so ein für meine Wichsvorlagen so ein Register angelegt, so eine Databank kann man sagen und die findet man auf www.youporn.com so Ne? Also ich habe doch keine Wichsvorlagen. Also ich habe das. Also wann hat man denn das letzte Mal ohne ein Porno gewichst? Wann hast du das letzte Mal ohne einen Porno onaniert? Puh. Wann habe ich es mir das letzte Mal selbst machen müssen? War mal mit 16 dieser Jagdausflug, danach, nee, da hat es mir der Förster gemacht. Ja, also, aber versucht er sich hier anzubiedern, nee, bei den Homosexuellen, indem er erst Sex mit einem Türsteher und dann mit dem Förster hat. Aber jetzt mal ganz kurz, aber in der Jugend doch noch nicht. Also 13, 14, ja, 15, da war es doch eher Christina Milian, wie ich neulich schon erzählt habe. Und ein Musikvideo von einer R&B-Sängerin als irgendeine Bekannte, ja, oder? Da waren ja die Mitschülerinnen zum Beispiel auch körperlich noch gar nicht ausgebildet. Ja, das hatte ich aber, glaube ich, mit 17 oder 16, ja gut. Ach so, du sprichst von 13, 14. Ja, 15, 16, hat man 17, da schon 18, wirklich 19, onaniert? Bis 20. Also ich glaube, mit 13 hast du noch nicht onaniert und du wusstest, was onaniert, oder? Ach, ich weiß es nicht. Mensch, ist doch alles schon so lange her. Das war noch nicht immer, also bei mir waren es am Anfang eher Promis, eher so Stars. So, da hat man halt so ein Dangerously in Love von Beyoncé gesehen und so. Und erst später ist man dann auf Gleichaltrige gegangen. Ja, nee, das glaube ich nämlich auch. Ja, ja. Also in welchem Alter das jetzt war, würde ich dich nicht festnageln wollen. Nee. Du hast ja dann auch relativ schnell eine lange Beziehung, glaube ich. Ne? Ja, 8 Jahre war ich in einer Beziehung. Aber die letzten 5 Jahre auch nur noch onaniert, oder was? Naja, die Sache mit Wix-Vorlagen ist also bei. Ich kenne einen Mitschüler von mir früher, der hat immer erzählt, dass er absichtlich ab und zu ohne Pornos onaniert, um eben diese Fantasy, damit er nicht so unkreativ, also damit er sich irgendwie seine Fantasie aufrechterhalten. Er findet es total schade, dass immer alle mit Pornografie onanieren. Fun Fact, er hat sich mittlerweile geoutet. Nein! Das heißt, vielleicht waren einfach nicht die richtigen Pornos. Nein! Auf der Homepage. Ja, das stimmt, das hieß es dann immer so, ach, wir stumpfen alle so ab und so, wir können dann irgendwann gar nicht mehr erregt sein ohne Pornos. Alter, ich bin 30 und komme immer noch nach 20 Sekunden. Ne? Also ich meine, so abgestumpft kann ich nicht sein. Ja. Aber nee, also doch, aber ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal onaniert habe ohne Porno. Ich weiß natürlich, dass ich mal in zum Beispiel in, doch jetzt, also das ist zumindest einmal gewesen, dass man in Neuseeland, wenn man kein Internet hatte oder so, dann vielleicht mal irgendwie in der Dusche oder so onaniert hat. Das ja. Das gebe ich jetzt auch offen und ehrlich zu. Da habe ich schon mal gewichst. In Christchurch habe ich schon mal onaniert. In Christchurch? Das findet ihr noch Spuren vom Sperma, nee, von Lars Paulsen? Die Spuren sind teilweise tatsächlich beseitigt, weil das Erdbeben das Gebäude zerstört hat, in dem ich onaniert habe. Wahrscheinlich, weil ich darin onaniert habe. Oh mein Gott. In Christchurch. Also, wenn da Gott nicht zugeguckt hat, dann weiß ich auch nicht. Und ich habe ja an Jesus Christus gedacht beim Onanieren. Okay, ich komme in die Hölle und wir machen weiter. An sein Ornament. Ich, ja. Also, wolltest du noch? Nee. War das, was du vorgelesen hast? Hä? Verstehe ich nicht. Nee, die ich gekreuzt habe, habe ich vorgelesen. Okay, hey, jetzt. Ja, die ist gut. Ne? Ja. Meine Frage, ich bin 18 Jahre alt und war noch nie wirklich verliebt. Ich genieße zwar Körperkontakt zu Frauen, und es wurde auch schon des Öfteren mal intimer. Jedoch habe ich mir im Nachhinein eher gedacht, ja, war ganz cool, aber mehr auch nicht. Kennt ihr das? Und was macht für euch Verliebtsein aus? Schmetterlinge im Bauch? Ich muss übrigens mal sagen, wir haben das eben gesagt, hier einer schreibt 16, wir hatten 14, 15 hatten wir auch schon. Ich glaube, wir müssen langsam mal unseren Jugendschutzauftrag. Also, ne, das ist hier nur Comedy-Podcast. Ja, geht raus, verliebt euch und bleibt mit der Person für immer zusammen. Das ist der Tipp, den wir geben können. Wenn jemand tatsächlich seine Sexualbildung durch uns erfährt oder seine ganze Einstellung zu Sex von uns bekommt, dann haben wir 60% unserer Zuschauer in 5 Jahren ans Gefängnis verloren, kann man sagen. Ja, also macht es nicht, verhütet immer, liebt eure Partnerin, nein heißt nein und überlasst die sexuelle Aufklärung bitte Katja Krasavitsch und Co. Und Alexi Bexi. Lexi Roxy Bexi. Was macht für dich? Genau, den Körperkontakt war eher so, findet ihr nicht so geil. Für mich übrigens ein Indiz, dass der Typ wahrscheinlich homosexuell ist. Aber was macht für dich Verliebtsein aus? Also wo merkst du, Das ist jetzt doch mehr als nur der übliche harte Sex, den Lars Paulsen sonst so hat. Naja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob du hier Verliebtsein gerade mit Liebe gleich tust, weil für mich ist Verliebtsein eine Sache, die eigentlich relativ schnell passieren kann, die wahrscheinlich auch einfach biologisch zu begründen ist, wenn die Hormone, wenn der Körper die Hormone ausstrahlt und du irgendwie Herzrasen bekommst und irgendwie dir warm ums Herz und im ganzen Körper wird, dann bist du höchstwahrscheinlich verliebt, verknallt, vielleicht ist sogar das erste verknallt. So, dass man schon relativ schnell verknallt ist. Nach dem ersten Kuss oder so ist man wahrscheinlich sofort verknallt. Dann ist man irgendwie, wenn man merkt, okay, wir verstehen uns eigentlich sehr gut, dann ist man irgendwann verliebt. Und Liebe kommt dann erst später. Also so würde ich das jetzt definieren. Ja, ich finde auch verknallt sein. Also ich finde, man merkt es schon sehr schnell, ob es was rein Körperliches ist oder ob man auch eigentlich, also ob man nach dem Sex dann eher denkt, ja, okay, kannst du jetzt mal bitte dann langsam, ich muss auch noch was machen und nochmal einkaufen, soll ich dich gleich mit rausbringen? Ja, ich kann ja auch ein Taxi rufen, nicht bezahlen, aber ich kann ihn rufen. Ja, ja, genau. Anfahrt bitte auf eigene Kosten. aber, oder ob man sagt, ihr werdet von meinen Eltern nach Hause gebracht. Das ist ja auch geil nach dem Sex. Wurde auch schon mal abgesetzt von der Mutter in der Innenstadt, ey. Echt? Ja, mega creepy. Nach dem Sex, oder? Ja, also am Morgen danach. Okay. Auch mega weird. Oh shit, ey. Und hat sie dann so gefragt, und, hast du ihn reingesteckt? Nee, gar nichts. Okay. Also, aber die hat sie sich bestimmt gedacht. Aber die hat, also das Mädel hat zu mir gesagt, ja, gib mal meiner Mutter noch so 5 € für die Fahrt in die Stadt. Was? Wirklich so? Und hat die Mutter das angenommen? Ja. Alter, was waren das für Cheap Bitches, Alter? Ja, ja. Das, der 15-jährige Andreas gibt da 5 € an die Olle, ey. Was war das für eine Wildschwäche? Ja, ich muss ja von dem Zirkusgelände wieder runterkommen. Ne? Da hätte ich ja in die Malerei laufen müssen. Oh, Schausteller. Ja, also von daher, keine Ahnung mehr, wie die Frage war. Achso, Schmetterlinge im Bauch. Man merkt es schon relativ schnell, ob man, was man von der Person will, ob man. Ich finde dann zum Beispiel, bei mir ist es immer sehr schwer, wenn ich dann was für die Frau empfinde, dann schwindet so ein bisschen diese sexuelle Lust, weil ich dann eher so den Menschen und dann kann ich sie gar nicht mehr so als Objekt wahrnehmen, wie Gott das möchte von mir. Und das verschwimmt dann so ein bisschen, aber grundsätzlich merkt man das einfach, wenn man mit der Person Zeit verbringen will, wenn man irgendwie... Also liebe Frauen, die in Zukunft mit Andreas schlafen, merkt euch, sobald er mit euch schläft, empfindet er wahrscheinlich noch nicht so viel für euch. Das stimmt wirklich, ey. Ich kann Sex und Liebe trennen, ich muss es sogar. Genau. Ich hatte die Frage übrigens anfangs falsch oder anders verstanden, beziehungsweise der letzte Satz hat das nochmal in eine ganz andere Richtung gewürfelt, aber ich dachte, dass du davon sprichst, dass du Sex hast und danach so denkst, ja, war ganz cool, aber mehr auch nicht. Im Sinne von, der Sex war gar nicht so cool. Und dass du sagst, dass dir Sex vielleicht gar nicht so viel Spaß macht. Das ist wahrscheinlich falsch verstanden, aber den Gedanken hatte ich und da hätte ich dich jetzt beruhigen können und sagen können, dass es bei mir tatsächlich auch, würde fast sagen, so die ersten Jahre meiner Sexualität hat Sex natürlich Spaß gemacht. Also natürlich ist es geil irgendwo, ne? Also auch die Hormone und alles, ne? Ist ja auch schon wieder biologisch bestimmt, dass es dir Spaß macht. Ja. Aber grundsätzlich habe ich danach schon auch immer gedacht, und das ist es jetzt. Davon haben alle immer gesprochen, darauf habe ich mich jetzt jahrelang in meiner Pubertät gefreut, alleine zu Hause gesessen und eingekeult und immer gedacht, oh, irgendwann habe ich mal Sex und dann hast du Sex und dann ist es auch nicht so geil, dann ist es irgendwie teilweise awkward, weird, was weiß ich, eklig vielleicht sogar schon so ein bisschen. Genau, und dann ist es vorbei und dann guckt man, läuft man auf der Suche nach Küchentüchern durch die Wohnung und so, es ist auch alles unschön. Das Kondom stinkt auch und so. Also gut, das gilt jetzt nicht für dich. Ja. Aber deswegen hätte ich jetzt gesagt, ich glaube, dass man auch selbst, sogar als Mann, seine Sexualität dann irgendwann erst erlernt oder erfährt, wenn du irgendwie mehr Erfahrung hast und dann auch Sex mit Frauen hast, die auch selbst mehr Erfahrung haben. Ich glaube, auch gerade Frauen haben in der Anfangszeit natürlich krasse Bedenken, was Sex angeht und wollen sich da nicht ausleben lassen. Das heißt also, Frauen, die da erfahrener sind, mit denen macht es dann auch quasi mehr Spaß, dann Sex zu haben. Also da hätte ich dann jetzt quasi beruhigend gesagt, warte noch zwei, drei Jahre durch die Gegend und dann hast du wahrscheinlich irgendwann auch richtig Bock am Sex. Aber das hattest du gar nicht gemeint. Ja, glaube aber auch, dass der im Laufe der Jahre schon besser wird. Und das ist auch was gelernt wird. Also das darf man nicht vergessen. Also das ist auch was man verbessern kann. wo man wirklich dran arbeiten kann im Laufe des Lebens. Finde ich schon. Was war nochmal die älteste Frau, mit der du Sex hattest? Die älteste Frau. Das älteste Mädchen? Ich weiß ja nicht, ob man bei deiner ältesten Frau schon von der Frau sprechen kann. Ende 30 wahrscheinlich. No, in vielen Kulturen ja. Ende 30. Okay. Vielleicht. Bei dir? 32. Ja, Ende 30 also auch, ne? Ende 30, ja. Ja, gut, weiter. Oh, junge Mutter, ne? Scheiße, Mann, ich glaube immer mehr, es geht um meine Mutter. Der hat mich so komisch angeguckt, der Typ. Oh Gott, so, wer war dran? Du, ich, ne? So, hallo Freunde der Schafmilch. Meine Liebste ist jetzt für 3 Wochen auf Uni-Exkursion in China. Ich bin einsam und gelangweilt hier in Deutschland. Was sind eure Top 5 der Dinge, die man tun kann, wenn die bessere Hälfte nicht da ist? Auf Platz 1 bis 5 fremdgehen. Fremdgehen ist, denke ich, hoch im Kurs. Also, ein bisschen verwirrend. Du sagst, die bessere Hälfte ist nicht da und dann sagst du, deine Liebste ist in China. Da bitte ein bisschen klarer formulieren. Sind die beide zusammen was vielleicht? Was da genau gemeint ist, ja. Ich würde als ernste Antwort tatsächlich sagen, such dir ein Hobby, weil ich glaube, du hattest eins. Du hattest ein Hobby, das du aufgegeben hast für deine sogenannte bessere Hälfte, weil du dann doch viel Zeit für sie quasi investieren musst. Oder musstest und dann wurde es anfangs ein bisschen weniger und irgendwann hast du gemerkt, scheiße, ich spiele jetzt überhaupt keinen Dudelsack mehr oder so. Und oh da Gott. Kannst du jetzt wieder zurückkommen zum Dudelsack. Greif zurück zum Dudelsack. Ja, wenn dir dein Dudelsack 3 Wochen nicht geleert wird, dann es ist die beste Zeit. Das muss man aber schon mal sagen. Also natürlich betrügen ist Quatsch. Aber es ist schon, keine Ahnung, warum ich für die Nummer aufgestanden bin. Aber es ist schon eine Chance, mal wieder ein bisschen vielleicht mit Jungs, Freunden wegzugehen, ein bisschen mal kurz die Füße wieder ein bisschen ins Wasser zu halten, mal schauen, was geht eigentlich, was ginge potenziell. Natürlich alles im Rahmen des Erlaubtes, aber mal wieder ein bisschen zu schauen, was schwimmt denn da noch so durchs Aquarium des Lebens. Ja, ja. Und klar, ein bisschen rummachen, einmal betrügen und so, aber mehr nicht. Ja, ja. Oder? Und wie gesagt, Dudelsack, ne? Viel näher wirst du in der Zeit nicht ans Blasen kommen. Insofern kann man das empfehlen. Ja, finde ich übrigens auch generell nochmal eine Aussage an alle Jungs da draußen, die in einer Beziehung sind, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind. Ach nee, es gilt eigentlich für alle Altersklassen. Lasst euch eure Buddies nicht nehmen. Lasst euch eure Buddy-Abende nicht nehmen und lasst euch nicht von eurer Frau einmal im Monat zugestehen, dass ihr euch mal treffen dürft. Ja, aber du hast ja gestern auch mal wieder was mit deinen Jungs machen dürfen. Fick dich, du darfst, ihr dürft jeden Tag was mit euren Jungs machen. Macht's natürlich nicht, weil ihr auch Lust auf eure Freundin habt. Also geht auch nicht in die andere Richtung, werdet totale Arschlöcher und quasi beachtet eure Frau, Freundin nicht mehr. Aber das finde ich so erbärmlich und das passiert wirklich man muss sagen, bei 70% aller Beziehungen ist es so, dass du den Mann dann vergessen kannst. Ja, ist, also spielt Dudelsack, aber vergesst eure anderen Pfeifen nicht, denn die sind im Endeffekt, die Buddies sind es am Ende, die euch ein Alibi geben, wenn ihr mal wieder eure Freundin betrügt. Also haltet die euch warm. Siehst du, wie viel Comedy-Potenzial so ein Dudelsack hat? Viel Gags haben wir darauf schon aufgebaut jetzt. es ist für mich eines der witzigsten Instrumente, muss man wirklich sagen. Ja, ist so, ja. Nein, aber es ist wirklich wichtig, was Lars Paulsen euch da sagt. Und ihr erkennt, glaube ich, auch eine Frau oder eine Freundin, eine gute Freundin daran, dass sie euch das auch machen lässt, also auch von vorne. Ja. Ich meine, sie hat euch so kennengelernt mit den... ich setz schon an, ja? Ja, bitte? Achso, sorry, ich wollte dich aussprechen lassen. Deswegen habe ich ja nur angesetzt. Daran, dass sie euch das machen lässt, sie hat euch so kennengelernt und bitte, dann soll sie auch die gleichen Freunde akzeptieren. Und eine gute Frau hat ja auch ihre Freundin, finde ich. Und lässt nicht alle Freundinnen im Stich, lässt nicht ihre kompletten Hobbys im Stich, sondern hat auch ein eigenes Leben, das auch weiterhin gelebt wird und dann kommt das auch gar nicht so zu Problemen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass eine Beziehung zeitintensiv ist. Investigativ und, auf jeden Fall. Und dass eure Freunde euch natürlich nicht mehr so viel sehen werden wie vor der Beziehung, ist auch klar, aber dass man da komplett den Kontakt abbricht, was wirklich häufig passiert. Ja, wirklich, ne? Vor allem bei jüngeren Leuten. Das ist einfach nur erbärmlich. Das ist, finde ich, das größte Problem überhaupt in Deutschland. Und dass da keine Partei sich für einsetzt, dass man da mal was gegen tut. Flüchtlinge schön und gut, aber was ist mit den ganzen Beziehungen, die in Deutschland immer mehr zum Problem werden? Ja, das ist auf jeden Fall so, dass man sich das nicht nehmen lassen darf. Und die, wie gesagt, die Frauen haben auch ihren Mädelsabend, geht da ein, zweimal mit, guckt, dass da kein Typ ist, dass sich der Mädelsabend doch als Yoga-Lehrer entpuppt oder so. Geht da auf Nummer sicher, bleibt misstrauisch, aber lasst euch da nicht verrückt machen. Okay, sollen wir weitermachen? Haben wir nur noch diese eine? Zwei haben wir, glaube ich, noch. Ne? Ja, die beiden oberen. Das ist doch so komplett gleich, oder? Nee. Doch. Das sind die gleichen Fragen. Das ist also nur noch eine Frage übrig. Egal, los geht's. Ich habe da ein Problem bei einem sehr ungewöhnlichen Thema für euch, und zwar Mädchen. Oha. Bin 18 und genetisch sehr, mit Ausrufezeichen, unattraktiv. Das war aber in der Schule nie wirklich ein Problem, weil ich ganz okay smart und lustig oder freundlich war oder was auch immer, dass ich mich mit den Mädchen, die man ja eh 5 Tage die Woche sieht, ganz gut verstanden habe. Daraus resultierten auch ein paar Mal Sex etc. pp. Nun bin ich aber seit einem Jahr zum Studium weit weggezogen, wo ich niemanden kannte. Seitdem habe ich das Gefühl, dass ich keine Chance mehr habe, da Studentinnen irgendwie viel oberflächlicher sind und einem gar nicht die Chance geben zu zeigen, dass man ja ganz cool drauf ist, solange man nicht attraktiv ist. Dazu kommt, dass man ja nicht automatisch was mit Leuten zu tun hat, anders als Schule. Mhm. Und ich dachte, vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps, wie man in Zeiten von Tinder-Oberflächlichkeit allein von seinem Äußeren ablenken kann. Bin ich reich oder so? Oder sollte man als nicht attraktiver Mensch einfach akzeptieren, dass attraktive Menschen keinen Bock haben? Auch wenn Playerboy Lars vielleicht sehr viel Empathie braucht für sowas. Also, ich finde tatsächlich, ich hatte jetzt nicht geschrieben, wo er studiert tatsächlich, ne? Ja, hat mich auch geärgert, und zwar zu Tode hat mich darüber geärgert. Weil, wenn er zum Beispiel in einer größeren Stadt studiert, also je größer die Stadt, desto anspruchsvoller sind die Frauen eigentlich auch. Das merkt man, also ich meine, bei mir im Dorf so, gut, die meisten sind verheiratet, haben 2 Kinder. Da ist natürlich ein ganz anderer Markt. So, ne? Da wird man nimmt, was man kriegt und was noch nicht bei der Kuh im Arsch steckt. Ja, und da wird vielleicht eher nach Hektaren entschieden, als nach Hektolitern, die man auf der Party trinkt. Wobei es auch Hektar-Partys gibt. Naja, egal. Hier in Hamburg zum Beispiel haben die Frauen natürlich auch eine Riesenauswahl. Also ganz ehrlich. Ja. Als Typ auch, aber als Frau bist du ja immer eher in der Auswahlposition. Weil Frauen sich das ja nun mal über 2000 Jahre aufgebaut haben, diesen Ruf, dass sie eigentlich keinen Bock auf Sex haben. Das ist für mich die größte Lüge der Menschheit, dass die Frauen das leben, dass sie uns verklickern. Wir müssten dankbar sein, dass wir Sex mit ihnen haben dürfen. Deswegen in so einen Großstädten hast du einfach mega Auswahl, und da nur über die Optik zu funktionieren, ist halt mega schwer. Glaubst du, dieses, was du gerade angesprochen hast, gerade ein Gedanke von mir kommt, resultiert daraus, dass Frauen so viel vergewaltigt wurden? Also, dass früher Frauen gegen ihren Willen quasi auch einfach gevögelt werden konnten, ohne dass es Probleme gab? Also, ich sag mal, Soldaten. Da ist sicherlich nicht alles richtig gelaufen. Das will ich jetzt so gar nicht so zusammenfassen. Ne? Ja, echt, dass dann daraus dann irgendwie, wenn das abgeschwächt über Jahrhunderte oder Jahrzehnte, dass dann das Resultat einfach ist, ja. Wir haben uns natürlich schon 1-2 Dinge rausgenommen. Das will ich gar nicht leugnen. Oder auch reingenommen. Ja, wir haben natürlich, also klar, das ist Schänden und Brandschatzen war natürlich, da haben wir alle Spaß dran gehabt. Ja. Ne? Das war eine gute Zeit. Aber für beide Männer. Seiten haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert, also auch die Frauen, die sich dann teilweise gewehrt. Na komm, lass mal das. Also klar, das wirft natürlich jetzt ein anderes Licht, aber das kann ja auch nicht der Stein des Anstoßes sein, dann Sex so zu dämonisieren, wie es Frauen ja doch oft getan haben. Ja, also ich weiß es nicht, was du für Sexualpartner hast, dass die danach dann weinend in deinem Schoß lagen oder was? Du stellst ja, weil sie es nicht wollten. Bitteschön, da hast du deinen Sex. Konnte ich doch nicht wissen, dass es deine Tage sind. Ich wollte nochmal kurz sagen, das klingt so, als seist du auf der Suche nach attraktiven Frauen. Also vielleicht ist das Problem, dass du vielleicht ein bisschen zu oberflächlich, also selbst zu oberflächlich bist. Du wirfst den anderen Leuten vor, oberflächlich zu sein, bist aber vielleicht ist das nur eine Unterstellung, weil du hier geschrieben hast, du hast von attraktiven Menschen gesprochen. Also such dir doch einfach die, von denen du im Moment vielleicht denkst, sie seien gar nicht so attraktiv. Aber das müsste dir ja egal sein, wenn du nicht oberflächlich wärst. Eben, füge dich doch langsam mal hoch in Ruhe. Füge dich hoch in Ruhe, guck mal ein bisschen, guck nicht nach oben nur, sondern guck auch mal nach links, nach rechts. Ja. Und meine Güte, nach dem dritten Bier guck auch mal nach unten, was da noch so rumläuft. Also, ne? Ja. Erst masturbiere dich erst hoch und dann vögele dich hoch. Haben wir den Tipp von vorhin nochmal aufgenommen. Hol dir bei durchschnittlich aussehenden Frauen das Rüstzeug, das du brauchst, um auch bei den Oberen zu bestehen und dann nicht sagen zu müssen, oh sorry, tut mir leid, das ist mir noch nie passiert. Das musst du da auf der mittleren Ebene, da wirst du den meisten Sex haben in deinem Leben, wenn es gut läuft. Da musst du dich wundscheuern, damit du ab und an mal nach oben ausreißen kannst. Nach unten wirst du oft ausreißen. Das wird richtig böse aussehen in deinem Leben. Meine Güte, was du da für Schabracken morgens um 10 Uhr vor die Haustür scheuchen musst mit einem Besen und hoffst, dass ihre Seele entweicht. Das wird oft passieren. Euroschein in die Hand. Ja, echt, bitte, geh. Und dem Taxifahrer, selbst der die Augen rollt, wenn er sie einsammelt vor der Tür. Das wird oft passieren. Aber in der Mitte, da muss sie dir das Rüstzeug holen, mein Jung. Dieses Schaubild würde ich ganz gerne mal aufgezeichnet sehen von dir im nächsten Moin Moin. Du hast jetzt leider nicht geschrieben, wo du bist, aber wenn du jetzt zum Beispiel in den USA wärst oder so, da ist es ja gerade so, wenn du im Ausland studierst, dass da unheimlich viele WG-Partys stattfinden, also so Home-Partys. Und da wären wir natürlich wieder bei meinem Tipp vorhin, also so viel auf WG-Partys gehen, wie es nur geht. Dazu musst du natürlich auch erstmal Freunde finden, die WG-Partys veranstalten, also schau, dass du dich mit den College-Jungs gut verstehst. Oder keine Ahnung, wenn du in Japan bist, schau, dass du dich gut mit den Sumo-Ringern verstehst oder was weiß ich, was da das Pendant ist. Aber guck, dass du erstmal ein paar männliche Freunde findest. Die mit den Jungs Karaoke singen, ja genau. Ich finde, jeder männliche Freund ist für mich persönlich zum Beispiel nur eine Investition, weil du investierst in diese Zeit, in diese Freundschaft. Nee. Und was kriegst du davon? In 2 Jahren ist aus dieser einen Person 10 Personen geworden und bestenfalls 5 Frauen, die du dadurch kennengelernt hast. Also erstmal Männer kennenlernen, die dann wieder Frauen kennen. Das ist wie so ein Aktienmarkt. Also Freunde, Aktienmarkt. Du bist auch nur eine Aktie. Hat bisher, ich habe nicht investiert, habe jetzt noch nicht so viel bekommen, aber ich glaube, du bist eher so langfristige Aktie. Langfristig, ich habe halt viele Freunde, du konntest halt vorher nicht wissen, wie die aussehen. Ne? Das war halt das Problem. Das ist halt, manchmal muss man halt auch die Telekom-Aktien halten und das so ein bisschen aussitzen, ne? Und hoffen, dass es irgendwann wieder, und dann stirbt Manfred Krug, ist auch nicht schlimm, man bleibt trotzdem bei den Aktien, das ist nicht schlimm. Wobei, wenn man jetzt diesen Vergleich gerade wirklich ernsthaft betreibt, muss man wirklich sagen, Andreas ist so eine Apple-Aktie, als Apple gerade am Boden war. Ne, du denkst, kaufst du mal und so, hast ja nicht viel von. Aber dann siehst du, ey, der hat wirklich viele, viele hübsche Frauen als Freunde. Ich bin nur ein Rollkragenpulli davon entfernt, richtig nach oben zu gehen. Das stimmt. Eine Keynote. Eine Keynote und einen Bauchspeicheldrüsenkrebs. auf jeden Fall, Andreas, also wenn du Andreas kennenlernst, hast du auf jeden Fall schon mal viele Frauen kennengelernt. Ja. Also es ist vielleicht tatsächlich ein sehr guter Tipp, lern ein paar Männer kennen. Lern Andreas kennen. Auch. Und dann lernst du ganz viele neue Frauen kennen und geh auf so viele WG-Partys, wie es nur geht. Und ja, wie's mach den Trick, lass geht. Mal rausgehen, eine rauchen. Fang an zu rauchen, das ist die Quintessenz des heutigen Podcasts, denn das erhöht auf jeden Fall die Chancen, jemanden kennenzulernen. Ja. Lars, es war mir eine Ehre, muss ich sagen. Das ist für mich das war eine neue Ära, eine ne? der besten Folgen, die ich je gehört habe. Und ich habe alle gehört, muss ich sagen. Ja, ich fand die auch richtig stark. Ich richtig hatte richtig viel Spaß. Ey. Vielleicht sollten wir immer 5 Wochen Pause machen. Ja, das tut echt gut. Also wir müssen halt nur irgendwie so in diesen Patreon-Zeiträumen bleiben, dass wir noch ein bisschen Knete rauskriegen. Ja, wir brauchen echt Kohle. Wir haben heute wieder hier kämpfen müssen um ein Aufnahmegerät. Es gibt hier keins. Kostet 4.000 Euro, was ich vorhin kaputt gemacht habe. In 2 Minuten. Naja, egal. Naja, scheiß drauf. Wir haben natürlich noch Leuten, denen wir danken möchten. Ja. Also, wir möchten uns recht herzlich bedanken. Erstmal generell allen Menschen, die uns in irgendeiner Weise unterstützen. Auf Patreon könnt ihr das tun. Da findet ihr uns unter Gag Reflex Podcast. Und es gibt die verschiedenen Kategorien, unter anderem die 5-Dollar-Kategorie. Und die lesen wir zum Beispiel laut vor. Ja, vielen Dank an Robinson Huso. Danke an Yannick Heck. Patrick Henning, was geht? Fabian Spampinato. Lukas Rauscher, ich sehe dich, mein Junge. Jonas Winkler. Tim, Baby, was geht? Eddie Wein raus, du holst meinen Wein raus. André K., alles klar? Tom Bonesses, yes, es bist du cool. Jens, Herr Husen, lassen mal grusen. Oh Gott. Dominik S., darf ja wohl nicht wahr sein, wie nett du bist. Eduard K., alles klar? Alexander Hoffmann, hoffen wir mal, dass du weiterhin unterstützt. Steffen K., alles klar? Roter Tod, du frisst Kot. Explorer 7, lass dich grüßen. Oh Gott. Okay, das waren unsere $5-Abonnenten. Dann haben wir noch einen $10-Leute. Die bekommen gleich noch ein Grußvideo von uns zugeschickt. Privat. Privat, danke Jim Panse. Was geht? Danke Henrik, was ab? Stefan Fritsch, Minium. Evelyn, shit. Wup, eine Frau. Gerebor, Alter Jung, Baby. Erik Danielski, das ist ja geil. Stefan K. aus B. Und wir haben natürlich noch einen ganz fantastischen Unterstützer, nämlich den sagen wir zusammen, der hat $25 hier pro Episode. Aaron Abenteuer! Ich glaube, der ist in der Kategorie, dass er uns jederzeit Fragen einreichen kann und wir müssen sie beantworten, richtig, wenn ihr $25. Das heißt, es könnte auch eine private Frage sein. Es könnte sagen, wie groß ist der Beatness von Lars Pausen? Und die Frage müsste ich dann beantworten. Also vielen Dank an euch für die Unterstützung. Ja. Und ja, danke Andreas für diese wunderbare Folge. Lars Pausen, es hat wie immer mega viel Spaß gemacht. Das waren eure Fragen. Und wir haben die Antworten. Naja, nicht richtig. Wir haben die Antworten. Wie ist es denn richtig? Jetzt hast du uns egal, können wir nicht drüber ansprechen. Nee, sprechen wir nicht drüber. Unser Catchphrase bleibt für immer falsch. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal beim Gagreflex Podcast. Ciao.